Werf dich in jeden meiner Schritte. Ich tanze dich, wohin du willst. Ich geh rüber ins Fenster, um zu sehen, ob die Sonne noch scheint. Hab zu oft Beschwörung Güte. Stell dich vor meine Mitte, leg dich in jede Figur, werf dich in jeden meiner Schritte, ich führe dich. Am Ende doch, und weißt du nicht, ich liebe.